Hier ist Wien, auf der Ringstraße, heute am Sonntagvormittag. Die Wiener selbst werden ihre Stadt nicht wiedererkennen. Das ist ein Bild, wie es diese Stadt noch nicht erlebt hat. Über Nacht hat sie ihr Gesicht geändert, vor wenigen Tagen noch hier. Da war alles in einem krampfartigen, in einem verkrampften Zustand der Angst. Und jetzt leuchtet hier die Freude über die Gesichter. Marschieren jetzt zum ersten Mal die nationalsozialistischen Kolonnen mit ihren Hakenkreuzfahnen durch die Straßen der Hauptstadt Deutsch-Österreich. Ist das ein Bild, wenn wir die Kameraden hier sehen? Noch ernst und hart sind die Gesichter, sie können es fast noch nicht fassen. Vor wenigen Tagen noch dieser Kampf bis zum Äußersten. Und nur aus den Augen, da leuchtet, da strahlt diese Freude. Nun endlich, nach jahrelangem Kampf, dieses Ziel erreicht zu haben. Jetzt endlich können sie mit ihrer Hakenkreuzfahne, können die Kameraden, die so lange um diesen Tag gerungen haben, durch die Straßen der Stadt marschieren. Immer wieder rannten die Sprechchöre auf. Die SA marschierte vorbei. Wir wollen sagen, es ist noch ein ziemliches Räuberzivil. Aber die Kerle, die da drin stecken und das Herz, das da unter diesem Braunhemd schlägt, das sind dieselben, die bei uns die Millionen Kameraden, die überall in deutschen Landen marschieren. All diese tausende Kameraden, die eben bei der Heldengedenkfahrer weilten. Zusammen konnten sie ja heute die Heldengedenkfeier begehen mit ihren vielen hunderttausend Kameraden im ganzen Deutschen Reich. Und nun halt der Marschschritt der SA-Kolonnen durch die Hauptstadt Deutsch-Österreichs. Das ist der Tag, das ist die Stunde, die sie Jahre und ein Jahrzehnt gewartet und gekämpft haben. An den Straßen jetzt das Bild, das wir alle kennen aus unseren großen Aufmärschen heraus. Da drängen sich die Alten und die Jungen zu Hunderten, zu Tausenden, zu Zehntausenden. Man sieht es in den Gesichtern, all dieser, ob sie hier an den Bordsteinen, an den Rändern stehen oder ob sie hier auf der Straße marschieren, dass sie das große Glück immer noch kaum fassen können. Sie sehen sich immer wieder an, wildfremde Menschen fallen sich hier auf der Straße gegenseitig in die Arme, beglückwünschen sich, begrüßen sich, eine neue Zeit ist gekommen. Das sehen sie alle, denn so unheimlich schnell ist das gegangen und so schnell sprangen auch bei denen noch die Herzen auf, die vor wenigen Tagen noch verschlossen waren, in Angstzuständen, in ewigen Hader mit den Zuständen und jetzt endlich sich einmal frei alles vom Herzen reden konnten, das tun konnten, wo lange und worauf sie so lange gewartet hatten. Der Marschschritt der nationalsozialistischen Kolonnen dröhnt in den Straßen der Stadt. Die Herzen der Tausende, die auf den Bürgersteigen schlagen im gleichen Herzschlag mit. Das ist jetzt ein Geist und ein Herz und ein Wille über der ganzen Stadt, darüber hinaus in allen Landen, in ganz Deutsch-Österreich.